Am 12. Januar erschien auf der Internet-Homepage des Landesvereins der Koreaner in den USA ein Beitrag von einem USA-Koreaner über die TVRK. Im Beitrag hieß es, die Menschen, die sich vor den Starken würdig und gegenüber den schwachen Leuten und kleinen Staaten intim und freundlich verhalten, seien eben hervorragende Menschen und solche Ideologie sei ein großartiges Gedankengut, Korea sei eben solches Land. In dieser Welt herrsche das Geld über alles, aber das einzige Land, das die Macht des Geldes nicht beherrschen könne, sei Korea, das ideologisch stark sei. Korea sei ein Musterstaat und Lehrmeister der ganzen Welt.